schnell die Luft. Wohl bald gewohne, dieser Wohne, im Garten lud ich ein, garstig und fein. Der Fried als Volk.